Nachdem das Kalumet die Runde gemacht hatte, wurde der junge Comanche ganz friedlich. Nachdem wir unsere Ziegenhautschläuche mit Wasser gefüllt und einige Bündel Gras für unsere Pferde aufgeschnallt hatten, brachen wir früh auf. Bald hatten wir das letzte Grün hinter uns gelassen und ritten nun bei glühender Sonne über Sand. Es war wie in der Sahara, eine weite Sandwüste, ohne die geringste Bodenerhebung. Sand, nichts als Sand. Er war so tief, dass die Pferde nur mühsam vorwärts kamen. Am Mittag des nächsten Tages erhielten die Tiere den Rest des Wassers. Wir selbst tranken nicht. Übrigens erntete ich von Old Death, meinem Lehrmeister, sehr anerkennende Worte über meine Ausdauer und über meine Art, im Sattel zu sitzen. Wie ein erfahrener Westmann. Alle Achtung! Hallo, da hieß es also in Zukunft vorsichtiger sein, wenn ich meine Rolle als Greenhorn noch eine Weile weiterspielen wollte. Nach vielen Stunden wurde die Sandschicht immer dünner und endlich sahen wir das erste Gräschen. Dann kamen wir über eine Prärie, wo berittene Vaqueros ihre Pferde, Rinder und Schafe hüteten. Wir waren auf der Estancia del Caballero, deren Besitzer ein alter Bekannter von Old Death war. Den Mittelpunkt des großen Anwesens bildete ein Pueblo, wie ich es schon kannte. Das ließ ich mir aber nicht anmerken, sondern bestaunte, wie meine Gefährten die uneinnehmbare Festung, deren Inneres noch eine besondere Überraschung für uns bereithielt. Señor Atanasio empfing uns mit ausgesuchter spanischer Grandezza, hörte unserem Bericht mit der größten Aufmerksamkeit zu und erkannte auch sofort in den vorgelegten Bildern zwei Männer wieder, die eine Nacht zuvor auf der Estancia eingekehrt waren. Olat und Gibson. Die beiden hatten also keinen nennenswerten Vorsprung mehr. Wir würden sie am nächsten Tag einholen. Der Estanciero erzählte uns auch, dass in einem der Zimmer seines Hauses ein alter, verwundeter Indianer läge, der den kriegführenden Comanchen entkommen sei. Es war der Apache, der aus Fort Inch fliehen konnte. Er wurde unterwegs von Winnetou aufgespürt und mit viel List und Geschick durch die von feindlichen Indianern wimmelnde Gegend hindurch hier bei Señor Atanasio in Sicherheit gebracht, bis man ihn abholen könnte. Winnetou selbst war eilig über den Rio Grande gegangen, um seine Stämme von dem Verrat und dem Nahen der Comanchen zu benachrichtigen. Wie erwartet, konnte ich Gibson am nächsten Tage stellen. Aber leider nicht mehr auf dem Boden der Vereinigten Staaten. Ich musste ihm nach Mexiko und sogar in die allergefährlichste Gegend dieses Landes folgen. Noch dazu hatte sich Gibson mit seinem willenlosen Opfer unter den Schutz des mächtigen Häuptlings der Comanchen, Oyokolza, gestellt, sodass ich nicht ohne weiteres an ihn heran konnte. Es war eine verteufelte Situation. Ich hatte ihn und hatte ihn doch nicht. Der junge Olat sah sehr leidend und verkommen aus. Er schien weder zu sehen noch zu hören, was um ihn vorging. Ich nahm mir zunächst diesen Gibson vor. Der war natürlich völlig unschuldig. Mein Freund hier ist mir freiwillig gefolgt. Fragt ihn doch selbst. Ihr werdet ihm schon die nötigen Antworten eingebläut haben. Hallo. Hallo, Mr. Olat. William. Ich komme von Ihrem Vater. Aus New York. Na, ihr seht selbst. Er antwortet euch gar nicht. Er will nichts mit euch zu tun haben. Vielleicht doch, Mr. Gibson, oder wie ihr sonst heißt. Vielleicht geht es so. Kennst du die Nacht, die auf den Geist dir sinkt, dass er vergebens nach Erlösung schreit? Die Schlangen gleich sich um die Seele schlingt und tausend Teufel ins Gehirn dir speit? O, halte fern dich, ihr in wachen Sorgen, denn diese Nacht allein hat keinen Morgen. Woher habt ihr? Das ist mein Gedicht. Von mir ist es. Von mir. Ich bin William Olat, nicht der da. Sei ruhig. Ihr wisst, dass er Unsinn redet. Ach, Mr. Gibson, ihr wollt euch selbst aufgrund seiner Papiere in Zukunft William Olat nennen. Dagegen ist Verschiedenes einzuwenden. Lass deine Waffe stecken, Gibson. Eine falsche Bewegung von dir, die Old Death in die Nase steigen könnte, und ich niese dich mit einer Büchsenkugel an. Wir stehen hier unter dem Schutz der Comanchen. Ah, ich weiß, alter Junge, ich weiß. Werde gleich mit dem Häuptling deinetwegen reden. Schätze, er wird seinen alten Freund Old Death eine kleine Bitte nicht abschlagen. Behaltet ihn gut im Auge, damit er uns nicht verloren geht.